Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter Gott sagte zu Israel, wenn jemand aus Versehen sündigt, soll er dies tun. Dritter, wenn der Priester sündigt, bringt er Schuld über das Volk. Er muss einen jungen Stier als Sündopfer bringen. Der Stier muss fehlerlos sein. Vierter, er bringt den Stier zum Zelt Gottes. Er legt seine Hand auf den Kopf des Stiers. Dann tötet er den Stier vor Gott. Fünfter, der Priester nimmt etwas Blut vom Stier. Er bringt es in das Zelt Gottes. Sechster, der Priester taucht seinen Finger in das Blut. Er sprengt es 7-mal vor Gott. Er sprengt es vor den Vorhang. Siebter, er streicht Blut an die Hörner des Räucheraltars. Dieser Altar steht im Zelt Gottes. Das restliche Blut gießt er auf den Boden. Das ist am Brandopferaltar vor dem Zelt. Achter, er nimmt alles Fett vom Stier. Das ist das Fett um die inneren Organe. Neunter, er nimmt die zwei Nieren und das Fett daran. Auch das Fett an der Leber nimmt er weg. Zehnter, er nimmt es, wie beim Friedensopfer. Der Priester verbrennt es auf dem Altar. Elfter, das Fell, das Fleisch, der Kopf und die Beine. Auch die inneren Organe und der Mist. Zwölfter, man bringt den ganzen Stier aus dem Lager. Man bringt ihn an einen sauberen Ort. Dort verbrennt man ihn auf Holz. Das ist der Ort für die Asche. Dreizehnter, wenn ganz Israel aus Versehen sündigt. Das Volk weiß es zuerst nicht. Sie brechen ein Gebot Gottes. Dann sind sie schuldig. Vierzehnter, wenn sie ihre Sünde erkennen, bringen sie einen Stier. Sie bringen ihn als Sündopfer. Sie bringen ihn vor das Zelt Gottes. Fünfzehnter, die Ältesten der Gemeinde legen die Hand auf den Stier. Dann töten sie den Stier vor Gott. Sechzehnter, der Priester bringt etwas Blut vom Stier. Er bringt es in das Zelt Gottes. Siebzehnter, der Priester taucht seinen Finger in das Blut. Er sprengt es 7-mal vor Gott. Er sprengt es vor den Vorhang. Achtzehnter, er streicht Blut an die Hörner des Altars. Dieser Altar steht im Zelt Gottes. Das restliche Blut gießt er auf den Boden. Das ist am Brandopferaltar vor dem Zelt. Neunzehnter, er nimmt alles Fett vom Stier. Er verbrennt es auf dem Altar. Zwanzigster, er macht es wie mit dem ersten Stier. Der Priester macht das Opfer für sie. Dann wird ihnen vergeben. Einundzwanzigster, Mann bringt den Stier aus dem Lager. Man verbrennt ihn wie den ersten Stier. Das ist das Sündopfer der Gemeinde. 22. Wenn ein Fürst aus Versehen sündigt. Er bricht ein Gebot Gottes. Dann ist er schuldig. 23. Wenn er seine Sünde erkennt, bringt er ein Opfer. Er bringt einen fehlerlosen Ziegenbock. 24. Er legt die Hand auf den Bock. Er tötet ihn dort, wo man Brandopfer tötet. Das ist ein Sündopfer. 25. Der Priester nimmt etwas Blut mit dem Finger. Er streicht es an die Hörner des Altars. Das restliche Blut gießt er auf den Boden. 26. Er verbrennt alles Fett auf dem Altar. Das ist wie das Fett vom Friedensopfer. Der Priester macht das Opfer für ihn. Dann wird ihm vergeben. 27. Wenn ein einfacher Mensch aus Versehen sündigt. Er bricht ein Gebot Gottes. Dann ist er schuldig. 28. Wenn er seine Sünde erkennt, bringt er ein Opfer. Er bringt eine fehlerlose Ziege. 29. Er legt die Hand auf den Kopf der Ziege. Er tötet sie dort, wo man Brandopfer tötet. 30. Der Priester nimmt etwas Blut mit dem Finger. Er streicht es an die Hörner des Altars. Das restliche Blut gießt er auf den Boden. 31. Er nimmt alles Fett, wie beim Friedensopfer. Der Priester verbrennt es auf dem Altar. Das ist ein guter Geruch für Gott. Der Priester macht das Opfer für ihn. Dann wird ihm vergeben. 32. Wenn er ein Lamm als Sündopfer bringt. Es muss ein weibliches, fehlerloses Lamm sein. 33. Er legt die Hand auf den Kopf des Lammes. Er tötet es als Sündopfer. Das ist dort, wo man Brandopfer tötet. 34. Der Priester nimmt etwas Blut mit dem Finger. Er streicht es an die Hörner des Altars. Das restliche Blut gießt er auf den Boden. 35. Er nimmt alles Fett, wie beim Friedensopfer. Der Priester verbrennt es auf dem Altar. Das ist ein Feueropfer für Gott. Der Priester macht das Opfer für ihn. Dann wird ihm vergeben.